Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I hope you're all having a great day today. Ich hoffe, ihr habt heute alle einen großartigen Tag. Because you already are anointed and you already know all things. Denn ihr seid bereits gesalbt und wisst bereits alles. Now, I said I want to spend a little bit more talking about this verse today. Ich sagte, dass ich heute noch ein wenig mehr über diesen Vers sprechen möchte. So let's do it. Legen wir also los. Look, if you really know all things, that means somewhere inside of you has to be the knowledge. Wenn du wirklich alles weißt, bedeutet das, dass dieses Wissen irgendwo in dir vorhanden sein muss. One Greek expert said, ein Experte für Griechisch sagte, that one of the implications of this verse here is, dass eine der Schlussfolgerungen dieses Verses darin besteht, that intuitively we know all things. Dass wir intuitiv alles wissen. It's like from the inside of us. Wie aus unserem Innern heraus. Here is what I believe is a mistake that many Christians make. Ich glaube, dass viele Christen den folgenden Fehler begehen. Instead of spending more time connecting with the inside of them, anstatt mehr Zeit damit zu verbringen, sich mit ihrem Innern zu verbinden, with the spirit man, mit dem Geist, dem inneren Menschen, with Christ in them, mit Christus in ihnen, with the anointing in them, mit der Salbung in ihnen, with the wisdom in them, mit der Weisheit in ihnen, they are permanently trying to find the solution to the problem externally. Versuchen sie ständig, die Lösung für ihr Problem im Außen zu finden. So what do we do? Was machen wir also? We try to find a shortcut. Wir versuchen, eine Abkürzung zu finden. I'm just going to ask this person to pray for me, then my problem is solved. Ich bitte diese Person, für mich zu beten, dann ist mein Problem gelöst. I'm going to ask this person to give me direction for your life, then I know what to do. Ich bitte diese Person, mir eine Richtung für mein Leben zu geben, dann weiß ich, was ich tun soll. First of all, it's a very unhealthy way to live a Christian life. Erstens, es ist eine sehr ungesunde Art, das christliche Leben zu leben. We will remain immature if we always run to other people to solve our problems. Wir bleiben unreif, wenn wir immer zu anderen Menschen laufen, um unsere Probleme zu lösen. But also, we open our lives very wide for deception. Zweitens, wir öffnen unser Herz sehr weit für Täuschungen. Because the people that you run for help for, who knows if they are on the right track? Denn wer weiß schon, ob die Menschen, zu denen wir um Hilfe laufen, auf dem richtigen Weg sind? We need to learn to connect much more with what God put inside of us than with what God put around us. Wir müssen lernen, uns viel mehr mit dem zu verbinden, was Gott in uns hineingelegt hat, als mit dem, was Gott um uns herum platziert hat. I like that. Das gefällt mir. I'm going to repeat it. Ich wiederhole es. We need to learn to connect much more with what God put inside of us. Wir müssen lernen, uns viel mehr mit dem zu verbinden, was Gott in uns hineingelegt hat, than with the people that God put around us. Als mit den Menschen, die Gott um uns herum platziert hat. I'm very grateful that God put people around me. Very thankful. Ich bin sehr dankbar, dass Gott mir Menschen zur Seite gestellt hat. Sehr dankbar. They have been a great blessing and a great help in my life. Sie sind ein großer Segen und eine große Hilfe in meinem Leben. So I'm not saying you should simply ignore or despise the people that God put in your life. Ich sage also nicht, dass du die Menschen, die Gott in dein Leben gestellt hat, einfach ignorieren oder verachten sollst. But I'm saying that if you need to make a decision, first connect with what God put inside of you before you try to find wisdom from what God put in your life. Aber ich sage, dass wenn du eine Entscheidung treffen musst, dich zuerst mit dem verbindest, was Gott in dich hineingelegt hat, bevor du versuchst, Weisheit in den Menschen zu finden, die Gott in dein Leben gestellt hat. Because one day the people who are in your life might not be there anymore, but the wisdom inside of you is still there. Denn eines Tages werden die Menschen, die jetzt in deinem Leben sind, vielleicht nicht mehr da sein. Aber die Weisheit in dir ist immer noch da. If we could only learn that everything we need is already in our spirit. Wenn wir nur erkennen würden, dass alles, was wir brauchen, bereits in unserem Geist vorhanden ist. In many difficult situations. In vielen schwierigen Situationen. When I try to get help from outside. In denen ich versucht habe, Hilfe von außen zu bekommen. So when I try to find somebody to help me figure out which way to go. Oder in denen ich versucht habe, jemanden zu finden, der mir bei der Entscheidung hilft, welchen Weg ich einschlagen soll, I've learned a very simple secret. Habe ich ein sehr einfaches Geheimnis gelernt. In the quietness of my heart and my prayer room, I can always figure out where to go and what to do. In der Stille meines Herzens und meines Gebetsraums kann ich immer herausfinden, wohin ich gehen soll und was ich tun soll. But because people don't like to do that. Doch, weil die Menschen das nicht gerne tun. Because they think it's less effort just to run after some human being to get help. Weil sie denken, dass es weniger Aufwand ist, einfach einem Menschen hinterherzulaufen, um Hilfe zu bekommen. They keep leaving what is inside of them and ignoring it. Lassen sie das, was in ihnen ist, außen vor, ignorieren es. And never develop this relationship with their spirit man. Und entwickeln nie diese Beziehung zu ihrem Geist, zu ihrem inneren Menschen. And they overdevelop their external lateral instincts. Sie entwickeln ihre äußeren und natürlichen Instinkte übermäßig. These are people who never grow into great Christian people. Solche Menschen wachsen nie zu starken Christen heran. Well, I don't believe to live in isolation. I don't think that's healthy for anybody. Ich glaube nicht an ein Leben in Isolation. Ich glaube nicht, dass das für irgendjemanden gesund ist. And I'm always thankful when God used other people in my life. Ich bin immer dankbar, wenn Gott andere Menschen in meinem Leben verwendet. But I want you to think about a thought. Aber ich möchte, dass du über Folgendes nachdenkst. I personally believe that persecution is going to be part of the whole world. Ich persönlich glaube, dass es auf der ganzen Welt zu Verfolgung kommen wird. If I understand correctly what Jesus taught about the end times and what the Old Testament prophets and Revelations and Thessalonians and all this teaches. Wenn ich richtig verstehe, was Jesus über die Endzeit lehrt, was die Propheten des Alten Testaments, die Offenbarung, Thessalonicher und dergleichen lehren. I believe that persecution will be something that happens to the whole church and the whole world. Dann glaube ich, dass die ganze Gemeinde auf der ganzen Welt verfolgt werden wird. If you don't learn to connect with the inside of you, where are you going to go to help if you're in an isolated prison cell? Wenn du nicht lernst, mit deinem Innern in Kontakt zu treten, wo wirst du dann Hilfe finden, wenn du in einer isolierten Gefängniszelle sitzt? You really think that in the persecution they're going to let you use your cell phone to call your pastor? Glaubst du wirklich, dass man dir in Zeiten der Verfolgung erlauben wird, mit deinem Handy deinen Pastor anzurufen? Or send a WhatsApp to your prayer group? Oder eine WhatsApp an deine Gebetsgruppe zu senden? Or to send a message to the intercessors? Oder eine Nachricht an die Fürbitter zu schicken? No, it's going to be you and what's inside of you. Nein, du wirst mit dem, was in dir ist, allein sein. That's all that's going to be left. Das ist alles, was dir bleibt. So learn to practice this lifestyle today. Lerne also, diesen Lebensstil heute zu praktizieren. Keep telling yourself, thank you, Jesus, that I have the anointing from you and thank you that everything I need to know is in me. Sag immer wieder, danke, Jesus, dass ich die Salbung von dir habe und danke, dass alles, was ich wissen muss, in mir ist. And as you learn to live like this, you will be in peace at all times. Wenn du lernst, so zu leben, wirst du immer in Frieden sein. And I will see you tomorrow. Bis morgen.